Zigarette qualmt, der Kaffee schon kalt. Haust auf den Wecker, doch du bist schon lange wach. Es ist 9:30 Uhr, dein nächster Termin. Starrst nur noch Löcher in die Luft. Mit 51 stehst du vor deinem Fallmanager. Und er klingt ziemlich kühl, vollkommen ohne Gefühl, als er dir sagt: Nicht mehr vermittelbar. Nicht mehr vermittelbar. Nicht mehr vermittelbar. Gesetz zu praktizieren. Der Anschluss an die Welt kostet immer mehr Geld und du scheinst dich nur selbst zu verlieren. Du gehst nicht mehr raus und wie siehst du aus? Alles ist dir peinlich. Doch du zu leben. Mit 19 Jahren stehst du vor der Uni, wenn du jetzt nur wüsstest, was du wirklich willst. 13 harte Jahre, jetzt Studium, dann sparen. Das BAföG abgezahlt, wenn du 30 bist. Die Partygeneration weiß das alles doch schon, dass Leben sehr viel mehr ist als Alkopops oder Speed, als Ecstasy oder Weed, Adventure Games oder Second Life. Doch du bist der Grund ein Einkommen, aber du bist der Grund für ein Einkommen, um in Würde zu leben. Glücklich sein willst. Wow, wow, wow, wow, wow, du bist der Grund für ein Einkommen. Ja, du bist der Grund für ein Einkommen. Ja, du. Anderen Menschen für ein Auskommen, mit allen Menschen zu leben. Du bist der Grund.